Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und euch erwartet eine Stunde Netzmusik, eine letzte Stunde, um genau zu sein, denn ich höre auf. 5 Jahre hat die Sendung nun schon auf dem Buckel und irgendwann ist ja auch mal gut. Aber noch bleiben uns ja knapp 60 Minuten Zeit bis zum Abschied. Zeit genug also, hoffe ich zumindest, für 14 wunderbare Songs, unter anderem von Kodachrome, Strike the Gold. Strike the Gold von Kodachrome aus Brooklyn, New York. Kodachrome, das sind Ryan und Elissa. Aftermath heißt das Debütalbum dieses Elektropop-Duos und das gibt's nicht nur als Download, sondern auch in einer wirklich schicken 180 Gramm Vinyl-Version. Download und Schallplatte gibt's unter anderem auf der Musikplattform Bandcamp. Dort haben die beiden Amerikaner ihre Musik im Selbstverlag veröffentlicht. Tolle Sache das. Und weil ich das ganze Album wirklich groß finde, spiele ich noch einen Song daraus. Der lässt sich wirklich schwer aussprechen, klingt aber ganz und gar wunderbar. Immaculada. Thank you. Falcon Lake aus Bristol war das. Voices heißt die brandneue Download-Single des Briten. Na, obwohl brandneu ist in diesem Echtzeit-Takt des Internets ja nicht wirklich richtig und maßlos übertrieben eigentlich. Vor knapp 2 Wochen erschien das Stück nämlich bei dem gefühlt schon tausendfach genannten Netlabel Bad Panda Records. Es gibt wirklich nur wenige Sendungen, in denen ich kein neues Stück der bösen Pandas gespielt habe. Das fällt aber auch echt schwer, denn der Output dieses Labels ist mindestens genauso hoch wie die Qualität der Download-Singles. Fast genauso geht es mir auch mit Eardrums Pop, auch so ein Label, dessen Musik hier ein absoluter Dauerbrenner in der Sendung war. Neben den Singles erscheinen da auch immer wieder mal Compilations und Kooperationsprojekte. Die letzte Release ist eine Mischung aus beidem, wenn man so will. Das Ganze heißt Between Two Waves, The Second Wave. Und dazu schreiben die Macher auf ihrer Webseite: This is a compilation of new collaboration projects, bands making music with other bands. It's a 3-volume compilation with a total of 31 songs and it's all free. Alles umsonst. So viel dazu. Und so klingt das Ganze. Von The Quiet Hearts, einer Band, die es eigentlich so in dieser Form gar nicht so richtig gibt. Denn dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von The Very Most aus Idaho und Arts and Leisure aus Kalifornien. Bluebird haben die Bands dann also zusammen aufgenommen, wahrscheinlich sich die Tracks über das Internet ausgetauscht, da bin ich mir nicht sicher, aber so läuft das heutzutage, ja. Und erschienen ist das dann beim Eardrums Pop Netlabel, und zwar auf der Volume B der Compilation Between Two Waves, The Second Wave. Und eröffnet wird diese Compilation-Trilogie von Keen on Girls. Und wer dahinter steckt, erzähle ich euch gleich, aber erst hören wir den Co-op-Song der Co-op-Band Sea Wave. Yeah. Belinda Butchers sind eine Dream-Pop-Group from San Francisco und Pastel Ghost nennt sich eine Künstlerin aus Oakland und zusammen sind sie Keen on Girls und haben den eben gehörten Track aufgenommen, Sea Wave, einer von 31 Songs der Download-Compilation-Trilogie Between Two Waves, The Second Wave. Und die findet ihr als Gratis-Download auf den Seiten des Netlabels Eardrums Pop. Da kann ich nur sagen, klickt dorthin und holt euch diese Compilations. Und wenn ihr schon mal dabei seid, die folgenden beiden Stücke sind nur einen zweiten Klick entfernt. Pareces un ángel, pareces un ángel. Miras como ángel, miras como ángel. Hablas como ángel, pero ya vi. Eres el diablo con antifaz. Oh, sí, el diablo con antifaz. Oh, yeah. Me tienes en el infierno por darte mi corazón. Quémame, hazme arder, mas no te vayas de mí. Pareces un ángel, pareces un ángel. Miras como ángel, miras como ángel. Hablas como ángel, pero ya vi. Tú eres el diablo con antifaz. Oh, sí, el diablo con antifaz. Oh, yeah. Pensé que esto era el cielo cuando me empecé a quemar. Me atrapaste porque no vi el diablo en tu mirar. Pareces un ángel, pareces un ángel. Miras como ángel, miras como ángel. Hablas como ángel, pero ya vi. Tú eres el diablo con antifaz. Oh, sí, el diablo con antifaz. Oh, yeah. Tú eres el diablo con antifaz. Oh, sí, el diablo con antifaz. Oh, yeah, el diablo con antifaz. Oh, yeah, el diablo con antifaz. Oh, oh, el diablo con antifaz. Hacemos a Babalu. Babalu von Ska Cubano. Davor lief Diablo con Antifaz von Los Sleepers. Viel mehr kann ich euch dazu auch gar nicht sagen. Zusammengestellt wurde das Ganze von einem Restaurant-Besitzer-Team aus Los Angeles. Klingt merkwürdig, ich weiß. Neben spanischem Essen, was sie dort in ihrem Restaurant und in ihrer Bar anbieten, gibt es aber auch spanische Musik, auch Live-Musik. Salsa mit einer Prise Surfrock ist da offenbar besonders gern gesehen. Und die dort auftretenden Künstler spenden hin und wieder auch einen Song für eine gratis Download-Compilation. Das nächste Stück kommt von der anderen Seite der USA und hat nur wenig mit spanischem Essen zu tun. Weiter geht's nämlich mit Lo-Fi und DIY-Sound von Petri. Hören Dead. I know you must want me dead. I know how hard it must be for you. And someone told me about your dad. How your mom must be amused. Talk things out, and never part of the path you choose. You're calling print. Well, that only took a week. Now pictures blowing up my von Petri aus Orlando, Florida. Petri is an ambient instrumental project formed by Patrick Bell in 2009. Seit 2009 scheint sich eine Menge getan zu haben, denn der eben gehörte Song klang nicht wirklich nach Ambient und auch nicht nach Instrumental. Schließlich wurde da ja gerade gesungen. Der nächste Song bzw. die nächste Band, die klingt auch nicht so, wie man das bei der Beschreibung erwartet. Night Do Call is a band from Western Ukraine, schreiben sie. Eine Band aus dem Westen der Ukraine also. Da stellt man sich also einiges vor, aber kein Dream Pop, der sich so anhört, als käme er aus einer amerikanischen Küstenstadt im warmen Süden. Wir hören Spaceship Commander von Night Do Call. Decay. Silver lips. Play Kind of Summer Music, schreiben die vier Jungs von Night to Call auf ihrer Facebook-Seite und dazu auch noch We are a young band from the western Ukraine. Mit diesen knappen Worten entlassen sie uns in die Weiten des Netzes. Mehr braucht man ja auch eigentlich nicht. Noch weniger lassen uns aber die Last Flowers aus Washington wissen. Das war es nämlich auch schon. Einzige Info noch, From a Piano Room, so heißt das aktuelle Album der Band. Darauf sind 12 Stücke, Helpless Coves ist eins davon. Take me out for the night light. been traveling around for quite some time, but never have I felt so far. I'll trade my despair for less than a dime, or half empty box of cigars. The only thing keeping my heart from the dark is the sound of your voice in my head. If only you could feel the same kind of spark, then maybe I wouldn't feel dead. To marry and the one you get to hold, your eyes just move at the same speed. The only thing keeping my heart from the dark is the sound of your voice in my head. If only you could feel the same kind of spark, I wouldn't feel dead. Ein echter Geheimtipp war das gerade. Les Secrets Sessions, die geheimen Auftritte. So heißt eine Pariser Konzertreihe, die ganz und gar auf Namen verzichtet. Verschiedene Musiker stehen da immer wieder auf der Bühne und spielen extra für diesen Abend komponierte Musik. Das klingt beeindruckend und das Ganze wird auch noch vor Ort aufgezeichnet, gefilmt und anschließend ins Netz gestellt als Song und als Videocompilation. Das Stück, das wir gerade gehört haben, entstand genau so und es heißt So Long. Ein weiterer Geheimtipp ist die nächste Band, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Die Band kommt nämlich aus Litauen und singt auch auf Litauisch. Musikalisch geht das Ganze in eine Richtung, ja, so irgendwo zwischen Post-Rock und Folk. Wir hören Philo von Egg aus Litauen. Тебе противі шовки, курбіга ще шупеїр, де війне шаля, rankas artojas, prakaitą braukia. Tave kviečia išgerti, sakysi jam ne. Ir aš klausiu tavęs, kai sėdėsim prie lango, ar girdėtų, kaip skamba po kaimus tavo daina? O tu droviai kartosi, čia šunys vėl kaukia. Lyg nieko nebuvo, ar iš tikro nėra. Tu tik melsk, kad nepaklystum, mano broli. Melsk, kad žmonių nepakeistum savo žodžio gale. Nusiauk į batus ir nenušal kojų. Toks paprastai tikras, kokį gimdė mama. Ir išminčiaus rūkas bus tau nebaisus. Būsi pratęs tu slaptai žegnotis. Visiems skelbsi, kad Dievas be tavęs nepražus. Ir tave ras prie šaltinių vandens ar mokslo. Net taip ir sunku, nes tik ten ir esi. Po daugelio metų tavo kaulus išmokė, jie bandys dar surast, ką turėjai širdy. O tu tik melsk, kad nepaklystum, mano broli. Melsk, kad žmonių nepakeistum savo žodžio gale. Nusiauk į batus ir nenušal kojų. Toks paprastai tikras, kokį gimdė Egg waren das, E-G geschrieben. Eine Band aus Vyvis, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist eine winzige Stadt im Südosten Litauens und laut Wikipedia liegt die in einer waldreichen Gegend direkt am Vyvissee. Die Stadt zählt gerade mal so knapp 5000 Einwohner und einerseits soll es in diesem kleinen Ort gerade boomen wegen einer günstigen Lage an einer Schnellstraße und an einer Eisenbahnlinie. Andererseits ist dort wohl auch die orthodoxe Kirche im östlichen Stadtrand sehr groß. Ein wirklich interessanter Gegensatz, den ich zumindest so interpretiere, auch in der Musik hören kann, finde ich zumindest. Wir bleiben bei einer eher melancholischen Stimmung und die wird jetzt aber um einen mindestens Faktor 10 erhöht, denn weiter geht's mit Psalmships. Dahinter steckt Josh Britton aus Pennsylvania, USA. Ghost Folk nennt er seine Musik und ihr werdet gleich wissen, warum. You'll never see the morning. You say you're depressed again with a drink in your hand. Before I can say anything, you're outside and you're mad. Cause you think I don't care, or you think I pretend. And you don't give me a chance to repeat or repent. I feel lonely when you think of me this way. So really, what's the difference if I have nothing to say? The night time is so long, it can last your whole life. And you'll never see the morning if you cannot see the light. You'll never see the morning, du wirst nie den Morgen sehen, von Psalmships. I Sleep Alone heißt das aktuelle Album und spätestens damit dürfte ja wohl klar sein, JB bzw. Josh Britton ist ein Mann der düsteren, melancholischen Töne. Aber genau das kann er richtig, richtig gut. Eine Gitarre, ein paar sphärisch verschwommene Sounds im Hintergrund und eine Stimme, die einen wirklich ganz stark hineinzieht in seine einsamen, düsteren Texte. Also ich finde das alles ganz, ganz zauberhaft. Und genau deshalb gibt es noch einen Song von ihm. Und der wird in die Geschichte dieser Sendung eingehen, denn mit Flash Turn beende ich Frequency. Nach 5 Jahren ist jetzt Schluss. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke, danke und nochmals danke an alle Künstler, die ihre Musik im Netz mit mir und natürlich auch mit euch geteilt haben. Und ich danke natürlich auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder irgendwo in diesem Internet. Und ihr merkt es vielleicht schon, ich hab's nicht so mit Abschieden. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Macht's gut, sagt Christian Grasse. Tschüss. Take off your dress here. You're such a